1945 bis 1947 in Schlesien, jenseits der Oder und Neiße. Es war eine schwere Zeit. Keine Obrigkeit, die für uns zurückgebliebene Deutsche eintrat. Kein Arzt war zur Stelle, um einen Blinddarm zu operieren. Und auch kein Zahnarzt war in dem weiten Gebiet der beiden Kirchenkreise Lüben und Steinau zu finden, die ich als Superintendent zu betreuen hatte. Bei meinen Gottesdiensten saßen manche von Zahnschmerzen geplagt und baten mich schließlich, helfen Sie uns. Eine Frau meinte sogar, Sie sind doch ein studierter Mann, Sie müssen doch Zähne ziehen können. In einer Mechanikerwerkstatt versuchte ich meine Kunst an einem Russen, der einen wackeligen Vorderzahn hatte. Das geschah mit einer Kombizange. Es ging gut. Und so besorgte mir die tapfere Diakonisse Schwester Helene aus Steinau eines Tages aus der verlassenen Praxis eines Zahnarztes zwei Zangen für Backen und Vorderzähne und eine Wurzelzange, die ich glücklicherweise nicht oft brauchte. Nach einer Konfirmandenstunde kommt auch schon der erste Patient. Herr Pastor, können Sie mir nicht den Backenzahn ziehen? Ich halte es vor Schmerzen nimmer aus. Ich schaue mir den Zahn an, ein stark entwickeltes Exemplar. Ja, Junge, du bist das erste Opfer, dem ich einen Backenzahn ziehe. Ist dir nicht bange? Dem Burschen ist alles egal. Hauptsache, der Zahn geht heraus. Also setze ich die Zange an und ziehe und ziehe und zerre den Jungen mitsamt dem Stuhl durch die Stube. Der schreit jämmerlich, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Mir steht der Schweiß auf der Stirn. Da fällt mir plötzlich ein, dass mir der alte Tierarzt aus Lüben, der noch zurückgeblieben war, den guten Rat gab, den Zahn in seiner Achse ein wenig zu drehen. So ähnlich steht es auch bei Wilhelm Busch. Das tue ich nun. Der Zahn löst sich und der Junge atmet auf. Damit hatte ich meine Gesellenprüfung als Zahnarzt bestanden. Nun ging das Zahnziehen immer besser. In 2 Jahren bekommt man eine gewisse Erfahrung und Technik. Überall sprach es sich herum, unser Pastor kann Zähne ziehen. Natürlich alles ohne Betäubung und Medikamente. Die Zahnzangen führte ich immer bei mir. Bei gefährlichen Situationen wie Verhaftungen, Durchsuchungen, ließ ich sie tief in meiner Hosentasche verschwinden und habe sie immer gerettet. Vor allem brauchte ich sie nach den Gottesdiensten in meinen 20 Gemeinden. Dabei kündigte ich nach der Predigt an, nach dem Gottesdienst ist in der Sakristei Gelegenheit zum Zähneziehen. Immer meldeten sich dann Patienten. Vor allem in Köben an der Oder, der Stadt des Kirchenliederdichters Johann Hermann, wo die Leute aus der Glogauer und Wohlauer Gegend zum Gottesdienst kamen. Ich ließ aber immer nur einen in die Sakristei kommen. Die Gemeindeschwester redete als Sprechstundenhilfe beruhigend zu. Die 3 Zangen, Wasserglas, Eimer und Rasiermesser zum Lösen des Zahnfleisches. Das war meine ganze Ausrüstung. Wurde einem Patienten übel, legten wir ihn auf eine Kirchenbank, bis er wieder zu sich kam. Auch Polen und Russen hörten von diesem klerikalen Zahnziehen und stellten sich in den Sakristeien ein. Doch von ihnen verlangte ich 1 Kilogramm Fleisch pro Zahn als Bezahlung. Mussten doch unsere Altersheimbewohner nur von Kartoffelsuppe und Brot leben. Wie freuten sich die alten Menschen, wenn ich ihnen dann Fleisch brachte und sagten beim Abschied, ach, ziehen Sie doch bitte recht viele Zähne, damit wieder etwas Fleisch in unsere Suppe kommt. dem polnischen Bürgermeister von Steinau, zog ich die Zähne des ganzen Oberkiefers. Hast du dir auch ausgerechnet, wie viel Fleisch das ausmacht? Ja. Ich denke, ein halbes Schweinchen. Gut, bring es ins Altersheim. Alle Zähne wurden ihm gezogen und sein Rheuma verließ ihn. Das Schweinchen hatte er seinem Nachbarn gestohlen. Und man sagte dazu damals zapp, zarapp. Bisweilen wurde ich auf offener Straße angehalten, um an Ort und Stelle die Extraktion vorzunehmen. Frühjahr 1947, unweit Thiemendorf. Ein herrlicher Sonntagmorgen. Die Glocken läuten schon zu meinem Gottesdienst. Springen doch da zwei Polenfrauen aus ihrem Haus, halten mein Fahrrad fest und schon sitzt die eine auf dem Kilometerstein, sperrt ihren Mund auf, während sie mich mit gefalteten Händen bittet, sich ihrer zu erbarmen. So hole ich die Zange und befreie sie von ihrem bösen Zahn. Und auch ihre Tochter. Beide küssen mir die Hände, kommen aber dann nach dem Gottesdienst mit ihren Fleischpaketen.